Yes, we are back. Ja, wir sind schon wieder da. It's not that easy to get rid of us. Es ist nicht so leicht, uns loszuwerden. So let's continue to talk about becoming like children. Machen wir weiter damit, so zu werden wie Kinder. So Jesus said, remember that. Jesus sagte, erinnere dich daran. Only if we humble ourselves will be the greatest, and to enter we have to become like children. Dass nur, wenn wir uns erniedrigen, wir die Größten sein werden und dass wir wie Kinder werden müssen, um ins Königreich einzutreten. Ich möchte über noch eine Eigenschaft von Kindern reden, die sehr cool ist. Ich weiß nicht, ob du das ins Portugiesische übersetzen kannst. Aber Kinder tragen ihre Herzen auf der Zunge. They don't play this religious game. Also sie spielen einfach kein religiöses Spiel. They are sincere. Sie sind aufrichtig. A child will let you know what it feels like. Ein Kind wird dir sagen, wie es sich fühlt. I don't like you. Ich mag dich nicht. And the parents say, und die Eltern sagen, don't say this, you have to be polite. Hey, sag das nicht, sei höflich. It's actually pretty crazy how we teach children to become hypocrites. Es ist eigentlich ziemlich verrückt, wie wir Kindern beibringen, wie man ein Heuchler wird. Now, I do understand you need to teach children politeness. Don't think it's not important. Ich verstehe, dass wir Kindern beibringen müssen, höflich zu sein. Denke nicht, dass ich das nicht richtig finde. I'm raising a 16-year-old boy who in many ways when he came to me was like a little child. Ich erziehe gerade einen 16-jährigen Jungen und als er zu uns gekommen war, war er in vielen Bereichen wie ein kleines Kind. So, yes, we have to teach him manners and politeness and all this. Ja, wir müssen ihm Manieren, Höflichkeit und all das beibringen. But in many times when a child is honest and sincere, we don't like that because we get embarrassed. Aber sehr oft, wenn ein Kind ehrlich und aufrichtig ist, mögen wir das nicht so, weil wir uns blamieren. Was geschieht also? Wir gehen zum Sonntagsgottesdienst. And the people say, well, the pastor says, good morning, how are you? Die Leute und Pastoren sagen, guten Morgen, wie geht's? And we say, I'm fine. Und wir sagen, sehr gut, danke. But we're not. Aber das stimmt nicht. Inside of us, there is a mess. In uns drinnen ist alles durcheinander. We are frustrated. Wir sind frustriert. We just had a fight with our spouse. Wir hatten gerade einen Streit mit unserem Ehepartner. Our children just frustrated us. Unsere Kinder haben uns gerade frustriert. We lost our job and we're scared about the future. Wir haben unseren Job verloren und machen uns über die Zukunft Sorgen. See, religion has taught us that we're not allowed to be sincere. Religion hat uns also gelernt, dass wir nicht aufrichtig und echt sein dürfen. Children, they are sincere. Aber Kinder sind aufrichtig und echt. Do you know, there's something like a false politeness. Es gibt da so eine Art falsche Höflichkeit. I believe we need to be polite and loving and caring. Wir müssen höflich sein und liebevoll und fürsorglich. But I'm telling you, this political correctness that is even inside of the church, I think is really, really bad. Aber diese aufgesetzte Korrektheit, sogar innerhalb der Gemeinde, ist meiner Meinung nach wirklich schlimm. Breeds insincerity. Es bringt Unaufrichtigkeit hervor. So as we learn to become real sincere like a little child. Also wenn wir lernen wirklich aufrichtig zu werden wie ein kleines Kind. We will become great and we will enter the kingdom of heaven. Dann werden wir groß werden und ins Königreich der Himmel eintreten. So important that we learn to be honest and to be real. Es ist so wichtig, dass wir lernen ehrlich und echt zu sein. That's such a wonderful attribute that children truly have. Das ist so eine schöne Eigenschaft von Kindern. We had a Bible school teacher. Wir hatten einen Bibelschullehrer. And he told us a story that happened in his own home. Der uns eine Geschichte erzählte, die sich bei ihm zu Hause zugetragen hat. He was a pastor, of course, also. Er war natürlich auch ein Pastor. And then all the visiting preachers stayed in his house. Und alle Gastprediger wohnten bei ihm. And one time a visiting preacher came and this guy did not have any children. Und einmal kam ein Gastprediger, der keine Kinder hatte. And he didn't like children. Er mochte Kinder auch nicht wirklich. You know, we didn't tell that to everybody, but he didn't like children. Aber wir haben das nicht jedem gesagt, dass er keine Kinder mag. He was sitting at breakfast table on Sunday before the service. Er saß also am Frühstückstisch am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst. And our Bible school teacher's little boy was sitting right across him. Und der kleine Sohn des Bibelschullehrers saß ihm genau gegenüber. And nobody knew that this guy didn't like children. Niemand wusste, dass er keine Kinder mochte. They found out later. Sie hatten es später herausgefunden. And this visiting pastor, he was leaning over the table to this little boy and said, "Oh, what a sweet little boy you are. Oh, what a sweet little kid you are." Und dieser Gastprediger lehnte sich zu diesem Jungen hinüber und sagte, oh, was für ein süßer kleiner Junge du bist. Was bist du nur für ein kleines Kind? Spit the whole mouthful of food into the face of that preacher. Auf einmal spuckte der kleine Junge das gesamte Essen, das er im Mund hatte, ins Gesicht dieses Predigers. And he said, und er sagte, Mommy, I don't like this uncle. Mami, ich mag diesen Onkel nicht. You see, children are sincere. Siehst du, Kinder sind aufrichtig. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. How sincere are you with God? Wie aufrichtig bist du mit Gott? Isn't that funny? Ist das nicht komisch? How we change our tone of voice when we pray. Wie wir unsere Stimmlage verändern, wenn wir beten. I heard a sermon, a message recently. Ich hörte kürzlich eine Botschaft, where this man was praying, wo ein Mann predigte. And he was also this typical religious changing the voice when you pray kind of thing. Und er war auch so ein religiöser Typ mit Stimme verändern beim Beten und so. Prayer, the Lord interrupted him and said, mitten unter dem Gebet unterbrach ihn der Herr und sagte, I can't really do anything for you. Ich kann nicht wirklich etwas für dich tun. I don't recognize this voice. Weil ich diese Stimme nicht kenne. That voice is not your voice. Das ist nicht deine Stimme. And the guy realized that he was not sincere in the way he communicated with God. Und der Typ wurde sich bewusst, dass seine Art mit Gott zu kommunizieren nicht aufrichtig und echt war. Kinder sind aufrichtig und echt. Sei aufrichtig mit Gott. Sag ihm, wie es dir geht. And be sincere with one another. Und seid aufrichtig und echt miteinander. As we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and our sins are forgiven, the Bible says. Indem wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und unsere Sünden sind vergeben, sagt die Bibel. Let's be a true, sincere church. Seien wir doch eine wahre und echte Gemeinde. See you tomorrow. Bis morgen. I think by now you're almost a little child, aren't you? Ah, ich glaube, jetzt bist du schon bald ein kleines Kind geworden, nicht wahr?